Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 84. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute hören wir den letzten Teil des Abschnitts über Carlyle. Es liest wiederum Gerald Krieghofer, dessen Kommentar in der vergangenen Folge 83 zu hören war, beziehungsweise über das Website der Sendereihe unter no-na.net immer noch ist, was als Zaunlattenwink mit heftig schwingender Laterne für Quereinsteigerinnen und solche, die es werden wollen, gelten mag. Anschließend fährt Radha Anjali mit der Lesung des Textes fort. Angesichts der geballten Ladung christlicher Philosophie, die Friedell im gegenständlichen Abschnitt auf uns niederkommen lässt, dachte ich mir, dass eine auf den indischen Kulturraum gerichtete Perspektive erholsamen Kontrast bieten könnte. Radha Anjalis Kommentar findet sich daher zur Gänze am Ende dieser Ausgabe, während der Schluss ihrer Lesung aus Zeitgründen in die nächste Sendung wandern muss. Doch hören wir zunächst Gerald Krieghofer mit dem letzten Teil der Passage über Friedells Idol Thomas Carlyle. Carlyles Glaube. Mit der Übersiedlung Carlyles nach London begann nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich ein neuer Abschnitt in seinem Leben. Bisher war sein geistiges Schaffen vorwiegend literarisch orientiert gewesen. Es war die Welt der Bücher, von der er sich Aufschluss und Trost erhofft hatte. Und gerade jene Führer, die er sich erwählt hatte, die deutschen Dichter und Denker des 18. Jahrhunderts, mussten die Richtung auf die reine Theorie in ihm noch verstärken. Wie Faust begann auch er zunächst als Monologist und Stubengelehrter. Aber nun sollte seine geistige Entwicklung die entscheidende Richtung aufs Leben nehmen. Dies bedeutete, obschon es in seiner ganzen Natur tief angelegt und lange vorbereitet war, eine vollständige Umwandlung der Prinzipien, Methoden und Ziele, die von nun an seine Geistestätigkeit organisierten. Er lebte jetzt in der größten, belebtesten und modernsten Stadt Europas und war gezwungen, sich mit den Wirklichkeiten, die ihn umgaben, auseinanderzusetzen. Es war ihm unmöglich, eine Zweiteilung in Theorie und Praxis vorzunehmen, sich nur mit seiner inneren Vervollkommnung zu beschäftigen und die Vervollkommnung der Außenwelt anderen zu überlassen, das stille Dasein eines Denkers oder Künstlers zu führen und bloß neben dem Leben zu schaffen. Er sah die Missstände und er fühlte sich gezwungen und verpflichtet, über sie zu sprechen. In allen Schichten der Gesellschaft erblickte er die Anzeichen der Entartung. Das moderne Leben erschien ihm als ein einziges großes System des Betrugs, dem sich auch der redliche und tüchtige unwillkürlich einfügen muss. Diese gegenwartsfeindliche Richtung, die auf dem Kontinent erst viel später ihre Vertreter gefunden hat, weil er sich wirtschaftlich nicht so schnell entwickelte, bildete den Grundpass in allen Schriften, die Carlyle in den nächsten Jahrzehnten schrieb. Die Eigentümlichkeit seiner Stellungnahme, die damals von den wenigen richtig begriffen wurde, bestand in seiner völligen Parteilosigkeit und Unparteilichkeit. Man hat ihn als einen Tory bezeichnet, weil er gegen das demokratische Gleichheitsdogma kämpfte, als einen Whig, weil er gelegentlich die Adeligen für schmarotzende Müßiggänger und die Hochkirche für eine heuchlerische Institution erklärte, als einen Peeliten, weil er mit Robert Peel harmonierte, als einen Chartisten, weil er für die Hebung des Arbeiterstandes eintrat, als einen Radikalen, weil er gegen die Korngesetze schrieb, als einen schwarzen Reaktionär, weil er die Aufhebung der Sklaverei in den britischen Kolonien als eine nutzlose Sentimentalität bezeichnete und, wenn man will, so war er tatsächlich etwas von alledem. Sein Maßstab war immer und überall die Wahrheit. Und wer ihm diese zu haben schien, dessen Partei ergriff er. Das Publikum aber will für jede öffentliche Erscheinung eine bestimmte Chiffre und wird durch eine solche Fähigkeit, sich den Dingen anzupassen, nur verwirrt und enttäuscht. Das Leitmotiv seiner politischen Schriften ist der Protest gegen den weichlichen Liberalismus mit seiner Nivellierungssucht, seinem Laissez-faire, seiner agitatorischen Geschwätzigkeit und Phrasenhaftigkeit. Das Grundgebrechen der Zeit erblickt er im Jesuitismus, der allgemeinen Unaufrichtigkeit und Spielfechterei. Die Lehre Loyolas ist äußerlich abgeschworen, in Wahrheit aber das Glaubensbekenntnis fast aller Menschen in England. Ein feines Gift der Lüge durchdringt die ganze Gesellschaft. Er sieht, dass soziale Heilmittel keineswegs in parlamentarischen Reformen, allgemeinem Wahlrecht und dergleichen, sondern in einer weisen und menschenfreundlichen Regierung, für die der Arbeiter nicht ein bloßes Werkzeug ist, sondern ein Gegenstand sittlicher und körperlicher Fürsorge. Gerade durch seine soziale Selbstständigkeit sei das Proletariat in die ärgste Abhängigkeit von den Unternehmern geraten, die ihm nicht viel mehr gewähren als die Freiheit zu verhungern. In seinem Buch Past und Present schildert er an der Hand einer alten englischen Klosterchronik aus dem 12. Jahrhundert das damalige Mönchsleben nicht in romantischer Verklärung, sondern als Auswirkung eines gesunden Realismus. Diese mittelalterlichen Menschen wussten noch, was echte Arbeit, was echter Gehorsam und echte Herrschaft sei. Sie ließen sich gern von Besseren und Stärkeren regieren. Das Verhältnis zwischen Landesherr und Untertan, Lehnsherr und Vassal, Gutsherr und Höring war in erster Linie ein moralisches, gegründet auf gegenseitige Treue, nicht bloß ein materielles, gegründet auf Ausbeutung. Die Beziehung der Menschen war nicht durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage reguliert, sondern durch das Gesetz Gottes. Die Nutzanwendung auf die Gegenwart ergibt nun freilich nicht, dass wir einfach zu jenen Zuständen zurückkehren sollten. Aber das Gute können wir recht wohl aus ihnen übernehmen. Wir müssen vor allem von jenen Menschen zweierlei lernen: den Glauben an Höhere und die Heiligung der Arbeit. Ungleichheit ist der natürliche Zustand. Es ist nur recht und billig, dass der Klügere und Tüchtigere über den anderen herrsche. Arbeit ist nicht etwas, das mit Geldstücken erkauft werden kann. Alle echte Arbeit hat mit Gott zu tun. Laborare est orare. In seiner Geschichte der Französischen Revolution wollte er seinen Landsleuten ein warnendes Exempel vorhalten. Er erblickte in dieser ungeheuerlichen Feuersbrunst eine Art göttliches Strafgericht, gesandt, wieder die falschen Herrscher und Priester, die sich ohne wirkliche Überlegenheit ein Recht wieder die anderen angemaßt hatten. Er zeigt, wohin der missleitende und doch unerträgliches Unrecht erbitterte Mensch gelangen kann. Die Darstellungsform ist einzigartig. Der reiche Hintergrund ist in der Technik eines genialen Dekorationsmalers breit hingekleckst und davor agiert, zuckend beleuchtet, ein unwirkliches Puppentheater. 20 Jahre später ließ Carlyle die ersten zwei Bände seiner Geschichte Friedrich des Großen erscheinen, den er freilich nicht als einen von den großen Gläubigen anzuerkennen vermochte, aber doch inmitten des falschmünzerischen, windigen 18. Jahrhunderts als einen Mann, der die anderen immer nur belog, wenn er musste, und vor allem niemals sich selbst, und der durch seine aufopfernde Pflichttreue, seine unermüdliche Arbeitskraft und seine geniale Fähigkeit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, die Großmacht Preußen geschaffen hat. Sie haben, schrieb Bismarck an Carlyle, Sie haben den Deutschen, unseren großen Preußenkönig, in seiner vollen Gestalt wie eine lebende Bildsäule hingestellt. In der Tat ist nicht bloß für England, sondern auch für Deutschland das wahre Bild Friedrichs des Großen erst durch Carlyle geschaffen worden. Und es ist ein Denkmal nicht bloß Friedrichs, sondern seiner ganzen Zeit. Alle die zahlreichen Figuren, die sich um ihn gruppierten, sind auf dem Standbilde mit zur Darstellung gebracht, je nach Rang und Bedeutung, sorgfältiger oder flüchtiger, in größerem oder kleinerem Format, in Freistand, Hochrelief oder Flachrelief. Aber keiner ist vergessen. Vieles in dem Werk wirkte wie eine Prophezeiung, denn schon die nächsten Jahre brachte die Abrechnung des Hohenzollernstaats mit der habsburgischen Chimäre. Carlas repräsentativstes Werk sind die Vorträge über Helden, Heldenverehrung und das Heroische in der Geschichte. Wie alle bedeutenden und fruchtbaren Bücher ist es von einem einzigen großen Gedanken getragen, um den sich alles andere zwanglos und zwingend ordnet. Und wie alle bedeutenden und fruchtbaren Gedanken ist dieser sehr einfach und naheliegend. Man hatte bisher unter einem Helden etwas besonders Glänzendes, Pomphaftes verstanden, eine Art dankbare Bühnenfigur. Carlyle zeigt nun, dass der Held sich gerade durch seine Schlichtheit von den anderen abhebt, durch sein stummes, anspruchsloses Wirken im Dienste einer Idee, die ihn erfüllt und geheimnisvoll vorwärts leitet. Seine Haupteigenschaft besteht darin, dass er immer die Wahrheit redet, immer auf Tatsachen fußt. Alle anderen Merkmale sind sekundär. Er ist der tapferste Mensch, aber seine Tapferkeit hat nichts Blendendes, Theatralisches. Er besteht keine bunten, wunderbaren Abenteuer mit Drachen und Zauberern, sondern kämpft den weit schwierigeren Kampf mit der Wirklichkeit. Dies ungefähr ist die eigentümliche Entdeckung Carlyles. Scheinbar ungemein selbstverständlich, ja fast trivial, bedeutet sie dennoch eine völlige Umkehrung des Begriffs vom Wesen und Wirken großer Männer. Sie besteht, um es mit einem Satze zu sagen, in der klaren und energischen Scheidung zwischen dem germanischen und dem romanischen Heldenideal. Der Held, wer in der romanischen Einbildungskraft lebt, ist der Ritter, der Kavalier. Er trägt sein Gefühl auf seiner Zunge und seinen Mut auf seiner Degenspitze. Er hat sehr empfindliche Begriffe von der Ehre, weniger entwickelte von der Pflicht. Er weiß sich vortrefflich zu benehmen, geistreich zu plaudern und mit Frauen umzugehen. Er nimmt es mit den Dingen der guten Sitte und des pittoresken Edelmutes sehr genau. Weniger genau mit den Dingen der Sittlichkeit und der Aufrichtigkeit. Sein ganzes Leben ist ein Romanbuch, spannend, brillant, gefühlvoll und nicht immer wahr. Er ist eine Luxuserscheinung. Der germanische Held ist das Gegenteil von alledem. Er ist eine reale, ungeschminkte und oft unfreundliche Notwendigkeit. Die sittliche Forderung Carlyles lässt sich in einer sehr kurzen Formel zusammenfassen. Glaube an die gottgegebene Wahrheit der Tatsachen. Dieses Gebot schließt alles andere in sich. Wer ihm folgt, wird ganz von selber ein religiöser und moralischer Mensch sein, ein begabter und tätiger Mensch, ein aufrechter, mutiger und weiser Mensch. Er wird ein schönes und nützliches Leben führen, ein Leben im Einklang mit dem Schicksal, der Natur und den Menschen. Hier scheiden sich die Geister. Hier entscheidet sich das Los der Einzelnen und der Völker. Die Einzelnen und die Völker haben die Wahl. Sie können sich zu dem einfachen und einleuchtenden Glauben Carlyles bekennen. Sie können es aber auch mit Napoleon III. Halten, der ebenso einfach und einleuchtend gesagt hat, Carlyle ist verrückt. David Friedrich Strauss. Carlyle gehört zu jenen Denkern, die, weil sie kein anderes System haben als das ihrer Menschlichkeit, niemals veralten können, während die große Wirkung auf die Zeitgenossen gewöhnlich den Systematikern zuzufallen pflegt. Ein solcher höchsten Ranges war Hegel. Als er im Jahr 1831 gestorben war, verglich man seine Weltherrschaft mit der Alexanders. Die Parallele stimmte auch insofern, als sein Reich sofort nach seinem Tode zerfiel und die Diadochen einander erbittert bekämpften. Sein Satz, dass alles Wirkliche vernünftig, alles Vernünftige wirklich sei, gestattete eine doppelte Auslegung. Hielt man sich an die erste Hälfte, so ergab sich eine Art mystischer Konservativismus. Legte man den Akzent auf die zweite Hälfte, so gelangte man zu einem revolutionären Rationalismus. Ferner hatte Hegel Philosophie und Religion im Wesentlichen identifiziert, was im orthodoxen und supranaturalistischen Sinne gedeutet werden konnte. Aber er hatte zugleich erklärt, dass von ihnen derselbe Inhalt in verschiedenen Sprachen ausgedrückt werde, indem das, was der Gläubige als einmalige historische Tatsache und konkretes Dogma auffasse, für den Philosophen nur ein zeitloses Symbol und eine allgemeine Idee darstelle, und diese Anschauung konnte den Ausgangspunkt zur Auflösung aller positiven Religionen bilden. Infolgedessen teilte sich die Schule Hegels in zwei feindliche Parteien, die, zuerst von David Friedrich Strauss, die Rechte und die Linke genannt wurden. Die erstere, die Gruppe der Althegelianer, verharrte im Gedankenkreis der verblassenden Romantik und der kirchlichen und politischen Restauration. Die letztere, von den Junghegelianern gebildet, kämpfte für den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Sie fand ihr Zentralorgan in den Hallischen Jahrbüchern für Wissenschaft und Kunst, die 1838 von Ruge und Echtermeier begründet wurden und das berühmte Manifest gegen die Romantik erließen. Der Mittelpunkt der linksgerichteten Theologie war die Tübinger Schule. Ihr Haupt Ferdinand Christian Bauer, der Schöpfer der wissenschaftlichen Dogmengeschichte, der in seinem Werk über das Christentum der ersten drei Jahrhunderte das Werden der katholischen Kirche als die Synthesis aus den beiden Antithesen, judaistisches Urchristentum und paulinisches Heidenchristentum, Messianismus und Universalismus darstellte, und in seiner Kritik des Johannesevangeliums dessen späteren Ursprung und abgeleiteten Charakter nachwies. Das Jahr 1835, in dem der Hallische Komet wieder erschien, berühmt durch seinen Kometenwein, ist für Deutschland durch einige sehr bedeutsame Ereignisse gekennzeichnet. Es brachte die erste deutsche Eisenbahn, die Katastrophe des jungen Deutschland, Wilhelm Wattkes Religion des Alten Testaments und das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, von David Friedrich Strauss. Das erstere Werk, das die neuere historische Kritik der Bücher des Alten Bundes begründete, ist fast gänzlich unbeachtet geblieben, obwohl es viel ernster und tiefer war als das Straußische. Dieses aber erregte ein beispielloses Aufsehen. Es veranlasste etwa ein halbes Hundert Gegenschriften. Eine von ihnen, La Vie de Strauss, 1839 in Paris erschienen, behandelte parodistisch Straußens eigenes Leben als Mythos. Der Grundgedanke, den das Leben Jesu auf fast anderthalbtausend Seiten weniger historisch darstellend als dialektisch untersuchend verfolgt, ist wiederum ein hegelischer. Der Mythosbegriff, der eingeführt wird, will eine Synthese aus den beiden bisherigen Erklärungsversuchen sein. Der supranaturalistischen, die an Wundern und direkten göttlichen Eingriffen festhielt, und der rationalistischen, die mit Hypothesen, deren Gequältheit und Sophistik ans Alberne grenzt, alle Ereignisse der evangelischen Geschichte durch natürliche Ursachen zu erklären suchte. Die Heilungen durch Suggestion, die Erweckungen durch Scheintod, das Meerwandeln durch Nebeltäuschung, die wunderbare Speisung durch Heranziehung reicher Jünger, die Weinverwandlung durch geheime Vorräte. Nach Strauss sind die Evangelien weder Offenbarung noch Geschichte, sondern Produkte der Volksseele, Erzeugnisse des Gemeinbewusstseins, Mythen, wie sie jede Religion besitzt. Ein Mythos aber ist jede unhistorische Erzählung, wie auch immer entstanden, in welcher eine religiöse Gemeinschaft einen Bestandteil ihrer heiligen Grundlage, weil einen absoluten Ausdruck ihrer konstitutiven Empfindungen und Vorstellungen erkennt. Das ist der Schlüssel der ganzen Christologie, dass als Subjekt der Prädikate, welche die Kirche Christo beilegt, statt eines Individuums eine Idee, aber eine reale, nicht kantisch unwirkliche, gesetzt wird. In einem Individuum, einem Gottmenschen gedacht, widersprechen sich die Eigenschaften und Funktionen, welche die Kirchenlehre Christo zuschreibt. In der Idee der Gattung stimmen sie zusammen. Die Menschheit ist die Vereinigung der beiden Naturen, der menschgewordene Gott, der zur Endlichkeit entäußerte, Unendliche und der seiner Unendlichkeit sich erinnernde endliche Geist. Sie ist das Kind der sichtbaren Mutter und des unsichtbaren Vaters, des Geistes und der Natur. Sie ist der Wundertäter. Sofern im Verlauf der Menschengeschichte der Geist sich immer vollständiger der Natur im Menschen wie außer demselben bemächtigt, diese ihm gegenüber zum machtlosen Material seiner Tätigkeit heruntergesetzt wird. Sie ist der Unsündliche. Sofern der Gang ihrer Entwicklung ein tadelloser ist, die Verunreinigung immer nur am Individuum klebt, in der Gattung aber und ihrer Geschichte aufgehoben ist. Das Resultat all dieser einschläfernden Haarspaltereien, die zur Voraussetzung haben, dass die Urchristen sämtlich bei Professor Hegel belegt hatten, ist also der erhebende Gedanke, dass die Menschheit vermöge ihres tadellosen Entwicklungsgangs selber der unsündliche Gottmensch sei, was dem straußischen Lesergeschlecht von Börsenjobbern, Zeitungslügnern und Arbeitsschindern zweifellos eine große Beruhigung bieten musste. Mit welchem Verständnis Strauss die Erscheinung des Heilands ergriff, zeigt folgende Charakteristik, die er ihm in einem seiner späteren Werke gewidmet hat. Voll entwickelt findet sich alles, was sich auf Gottes und Nächstenliebe, auf Reinheit des Herzens und Lebens der Einzelnen bezieht. Aber schon das Leben des Menschen in der Familie tritt bei dem selbst familienlosen Lehrer in den Hintergrund. Dem Staate gegenüber erscheint sein Verhältnis als ein lediglich passives. Dem Erwerb ist er nicht bloß für sich, seines Berufs wegen, abgewendet, sondern auch sichtbar abgeneigt. Und alles vollends, was Kunst und schönen Lebensgenuss betrifft, bleibt völlig außerhalb seines Gesichtskreises. Und es ist ein vergebliches Unternehmen, die Tätigkeit des Menschen als Staatsbürger, das Bemühen um Bereicherung und Verschönerung des Lebens durch Gewerbe und Kunst nach den Vorschriften oder dem Vorbilde Jesu bestimmen zu wollen. Dieses Unternehmen ist in der Tat vergeblich. Die ungeheure Wirkung des straußischen Werks gehört zu den Kuriositäten der Literaturgeschichte. Sie wäre verständlich, wenn es einen amüsant-belletristischen oder pikant-polemischen Charakter gehabt hätte. Es war aber nichts als die geschwollene Riesenabhandlung eines pedantischen Fachgelehrten. Man hat den Erfolg auf Straußens klassischen Stil zurückführen wollen, aber die wenigen Proben werden bereits gezeigt haben, dass auch dieser nicht übermäßig anziehend, ja nicht einmal makellos klar ist. Straußens stilistische Vorzüge treten in seinen späteren Arbeiten viel mehr hervor. In seiner christlichen Glaubenslehre, seinem Leben Jesu für das deutsche Volk bearbeitet und seinem später zu erwähnenden Buch »Der alte und der neue Glaube«, die andererseits sein Erstlingswerk an selbstgefälliger Banalität und steifleinerner Besserwisserei noch weit hinter sich lassen. In ihnen befleißigt er sich einer umständlichen und unmusikalischen, aber durchsichtigen und kräftigen Sprache und präziser und sauberer, obschon trockener und oft allzu absichtlich aufgesetzter Bilder. Ihre Darstellung steht etwa auf dem Niveau einer besonders gelungenen Festrede eines Gymnasiallehrers. Katholische Theologie. Auch in der katholischen Theologie traten neue Richtungen hervor. Johann Adam Möhler, der schon mit 41 Jahren als Domdekan zu Würzburg starb, lieferte in seiner Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten vom Jahr 1832 eine ebenso scharfsinnige wie gemütswarme Apologie des Katholizismus. Weitaus die stärkste, feinste und würdigste des 19. Jahrhunderts, mit der er es übrigens, wie dies genialen Naturen häufig zu widerfahren pflegt, keiner Partei recht machte. Weder den Protestanten noch den strengen Katholiken, die ihn der Heterodoxie beschuldigten, denn die Wahrheit pflegt sich ja zumeist auf einem Mittelplatz zu befinden, wo keiner oder höchstens einer steht. Es entwickelte sich eine lebhafte Polemik von beiden Seiten. Doch hat, wie Karl von Haase in seinem Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche festgestellt, keine der Gegenschriften das Werk Möhlers an Bedeutung erreicht. Um die Mitte der 30er Jahre setzte in England die sogenannte Oxforder Bewegung ein, die auf eine Katholisierung der anglikanischen Kirche abzielte. Dieser Anglokatholizismus, nach seinem Begründer auch Piusismus, nach seinen Versuchen zur Wiedereinführung des Rituals, Ritualismus, nach den Traktaten, durch die er seine Lehre verbreitete, Traktarianismus genannt, hatte seinen hervorragendsten Vertreter in John Henry Newman, der ursprünglich Methodist und Feind des Papismus, später zur römischen Kirche übertrat und Kardinal wurde, aber stets die Union aufs eifrigste betrieb, indem er in weit verbreiteten Schriften die Katholizität des Anglikanismus nachzuweisen suchte und die Erhabenheit der römischen Tradition zur Schau stellte. Kierkegaard und Stirner. Ein Theologe in seiner Art war auch der Däne Søren Abi Kierkegaard, einer der originellsten und merkwürdigsten Schriftsteller seiner Zeit. Ein Janus Bifrons, wie er sich selbst nannte. Skeptiker und Homo religiosus. Sentimentalist und Zyniker. Melancholiker und Humorist. Seine Geistesart ist in seinem Aphorismus charakterisiert. Man frage mich nach allem, nur nicht nach Gründen. Einem jungen Mädchen verzeiht man es, wenn sie keine Gründe anzugeben weiß. Sie habe keine, sagt man, sie lebe in Gefühlen. Anders ich. Ich habe meist so viele, sich oft widersprechende Gründe, dass ich aus diesem Grund keine Gründe angeben kann. In seinen bizarren, facettierten Schriften, worin er sich und die Welt mystifizierte, schon im Titel, in dem er bisweilen so weit ging, sich als Herausgeber des Herausgebers zu gerieren und dann noch unter Pseudonym, verbarg und enthüllte er ein tiefes und zartes Herz. Seit meiner Jugend, sagte er, bewegte mich der Gedanke, dass in jeder Generation zwei oder drei seien, die für die anderen geopfert werden, indem sie in schrecklichen Schmerzen entdecken, was den anderen zugute kommt. Und traurig fand ich den Schlüssel zu meinem eigenen Wesen darin, dass ich hierzu ausersehen sei. Er zählte nicht zu jenen, die, wie er ein andermal sagte, zu einem Lebensresultat kommen, wie die Schulbuben, indem sie den Lehrer hintergehen und das Fazit aus dem Rechenbuch abschreiben, ohne selbst gerechnet zu haben. Seine psychologischen Erkenntnisse hat er sich durch schwere Leiden erkauft, die weniger äußerlicher als innerlicher Natur waren. Sein Trieb, jede Seelenregung zu zerfasern, um das letzte Geheimnis ihrer Struktur zu ergründen, machte ihn dauernd unglücklich, was ihn aber nicht hinderte, dazwischen wahre Meisterwerke spielerischer Ironie und Laune zu schaffen. Sein Kampf um den christlichen Gedanken inmitten einer Zeit leerer Fassadengläubigkeit und alberner Religionsdestruktion ist erschütternd. Luther hatte 95 Thesen, ich hätte nur eine. Das Christentum ist nicht da. So viel ist gewiss, ist der derzeitige Zustand der Kirche christlich, so kann das Neue Testament für Christen nicht länger Wegweiser sein. Denn die Voraussetzung, worauf es ruht, das bewusste, gegensätzliche Verhältnis zur Welt ist weggefallen. Aber die Menschen haben ja doch von jeher einen Ausweg zu finden gewusst, um sich beschwerliche Probleme vom Halse zu schaffen. Den einfachen Weg, sei ein Schwätzer und sie, alle Schwierigkeiten verschwinden. Ganz abseits steht auch Johann Caspar Schmidt, der unter dem Pseudonym Max Stirner, einem Spitznamen, den er als Student wegen seiner auffallend hohen Stirn erhalten hatte, 1845 das Werk »Der Einzige und sein Eigentum« erschienen ließ. Es wurde so wenig ernst genommen, dass sogar die Behörde von der Beschlagnahme absah, da es zu absurd sei, um gefährlich werden zu können, und ist bis zum heutigen Tage vielfach missverstanden geblieben. Die einen halten Stirner für einen Narren oder Scharlatan, andere, wie sein sehr verdienstvoller Biograf und Herausgeber John Henry Mackay, sehen in ihm eines der größten philosophischen Genies. Der erste, der wieder auf den einzigen hinwies, war Eduard von Hartmann, der sich zu der Bemerkung verstieg, dass das Werk in stilistischer Hinsicht hinter Nietzsches Schriften nicht zurücksteht, an philosophischem Gehalt, aber sie turmhoch überragt. So viel ist richtig, dass die Stirner Renaissance der letzten Jahrzehnte mit der Heraufkunft der nietzschischen Philosophie in Zusammenhang steht, obgleich dieser nur ein sehr äußerlicher ist. Nietzsche selbst hat Stirner offenbar nicht gekannt, sonst hätte er ihn bei seiner Vorliebe für alle literarischen Outsider sicher mehr als einmal genannt. Auch kann es wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass der Einzige in seiner reichen und lebendigen Dialektik und rasanten Kraft des Zu-Ende-Denkens zu jenen Konzeptionen gehört, die für sich allein eine ganze Gattung verkörpern. Für Stirner existiert nur das isolierte Individuum, der Einzige, und alles andere ist sein Eigentum. Dies führt zur prinzipiellen Negation aller religiösen, ethischen, politischen, sozialen Bindungen. Meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, sondern allein das Meinige. Diese genialische Marotte, denn mehr ist es nicht, wird nun in geistvoller, kühner und konsequenter Weise auf alle Lebens- und Wissensgebiete angewendet, um schließlich, und darin besteht ihre erhabene Inkonsequenz, in einen neuen Altruismus zu münden, indem auf die Frage, ob man denn an der Person des anderen keine lebendige Teilnahme haben solle, geantwortet wird: Im Gegenteil, unzählige Genüsse kann ich ihm mit Freuden opfern, unzähliges kann ich mir zur Erhöhung seiner Lust versagen, und was mir ohne ihn das Teuerste wäre, das kann ich für ihn in die Schanze schlagen. Mein Leben, meine Wohlfahrt, meine Freiheit. Es macht ja meine Lust und mein Glück aus, mich an seinem Glücke und seiner Lust zu laben. Aber mich selbst opfere ich ihm nicht, sondern bleibe Egoist und genieße ihn. Während sich in zahlreichen anderen Aussprüchen ein sublimer Spiritualismus äußert, Zitat: Der Christ hat geistige Interessen, weil er sich erlaubt, ein geistiger Mensch zu sein. Der Jude versteht diese Interessen in ihrer Reinheit nicht einmal, weil er sich nicht erlaubt, den Dingen keinen Wert beizulegen. Ihre Geistlosigkeit entfernt die Juden auf immer von den Christen. Der antike Scharfsinn und Tiefsinn liegt so weit vom Geiste und der Geistigkeit der christlichen Welt entfernt wie die Erde vom Himmel. Von den Dingen dieser Welt wird, wer sich als freien Geist fühlt, nicht gedrückt und geängstigt, weil er sie nicht achtet. Soll man ihre Last noch empfinden, so muss man borniert genug sein, auf sie Gewicht zu legen. Das endende Altertum hatte an der Welt erst dann sein Eigentum gewonnen, als es ihre Übermacht und Göttlichkeit gebrochen, ihre Ohnmacht und Eitelkeit erkannt hatte. Entsprechend verhält es sich mit dem Geiste. Wenn ich ihn zu einem Spuk und seine Gewalt über mich zu einem Sparren herabgesetzt habe, dann ist er für entweiht, entheiligt, entgöttert anzusehen. Und dann gebrauche ich ihn, wie man die Natur unbedenklich nach Gefallen gebraucht. Zitat Ende. Womit Stirner, wenn auch in karikaturistischer Übersteigerung, fast in die Nähe des magischen Idealismus gelangt, den Novalis verkündet hat. Liebe Radha, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ehrlich gesagt habe ich keinen Bezug. Ich habe jetzt mich das erste Mal mit ihm beschäftigt und ja, es war interessant. Wie war dein Eindruck von diesem Text? Etwas kompliziert formuliert und in einer Sprache, die mir halt nicht sehr geläufig ist, weil sie ja doch also nicht aus der heutigen Zeit kommt. Du hast mit Egon Friedell zumindest eine Gemeinsamkeit. Beide habt ihr an der Wiener Universität Alma Mater Rudolfina Philosophie studiert. Ja. Friedell gibt nicht nur in diesem Abschnitt, sondern generell ein ganz bewusst sehr persönliches Bild. Also zum Beispiel fährt er hier mit dem armen Feuerbach Schlitten. In einer Art und Weise, die ich jetzt persönlich gar nicht so gut finde, weil ich mich in religiösen Fragen dem Feuerbach mit seinem Satz »Der Mensch hat sich Gott erfunden und nicht umgekehrt« sicherlich wesentlich näher bin als den Gedanken Friedells zu diesem Thema. Ja, ich kann dazu nur sagen, dass ich, was die Philosophie betrifft, mir die indische Philosophie oder die indischen Philosophien mehr liegen. Und der Satz, dass sich die Menschen Gott gemacht haben, oder wie hat er das gesagt? Gott schuf nicht die Menschen nach seinem Bilde, sondern die Menschen schufen sich Gott und die Götter nach ihrem Bilde, ist eigentlich für mich ein sehr sympathischer Satz. In der indischen Kultur habe ich es ja ständig mit sehr vielen Göttern und Göttinnen zu tun. Und eigentlich ist die Vorstellung, finde ich, sehr schön, dass jeder Mensch einen persönlichen Gott oder eine Göttin haben kann. Und der Gedanke an einen Gott alleine, der würde mir ein bisschen Angst machen. Die indischen Götter haben, wenn ich mich nicht irre, sehr menschliche Eigenschaften zum Teil. Ja, also deswegen würde ja auch der Satz, die Menschen machen die Götter nach ihrem Bilde, auch zutreffen. Also das trifft natürlich auch für die indischen Götter zu. Sie sind alle mit Tugenden und mit Lastern ausgestattet und sie kämpfen und sie verlieben sich und da passiert alles Mögliche. Sie kämpfen natürlich auch gegen das Böse. Es gibt immer den Kampf zwischen Gut und Böse. Es ist natürlich in der indischen Philosophie wird auch ständig gesprochen von einem Absoluten. Das ist aber dann kein personifizierter, allmächtiger Gott, sondern da geht es dann auch eher um Energie, eben eine Materie und Energie, so wie wir das später in dem Text gesehen haben, wo es ins Physikalische und Wissenschaftliche gegangen ist. Also diese Ideen, dass die Energie und die Materie da ist und nicht verloren gehen kann, das ist eigentlich im indischen Denken auch da. Gibt es in der indischen Mythologie einen Gott oder eine Göttin ohne Fehl und Tadel? Ist mir nicht bekannt. Also sie haben alle ihre kleinen Macken, sagen wir mal. Ja, selbst zum Beispiel Gott Rama, eine Inkarnation von Vishnu. Er wird auch als König von Ayodhya bezeichnet und ist der Held des Ramayana, des großen Epos. Seine Gemahlin ist die Sita und Rama und Sita gelten sozusagen als das perfekte Ehepaar. Aber selbst Rama, der eigentlich der Held schlechthin ist, in seiner Lebensgeschichte kommt es vor, dass er im Kampf jemanden von hinten erschießt. Das ist natürlich keine edle Tat. Und er zwingt auch eigentlich seine Frau, eine Feuerprobe zu bestehen. Und trotzdem ist er in der Mythologie und in der Kultur der perfekte Held. Aber wenn man das kritisch betrachtet, so ist auch er nicht perfekt. Und so lassen sich an allen Göttern und an allen Geschichten, die sie in der Mythologie machen, lässt sich sehr viel oft zweifeln. Also was da alles passiert, ist nicht sozusagen moralisch gut, würde ich sagen. Ist dieser Zweifel gestattet? Im Christentum ist Zweifel an Gott Blasphemie, ganz klar. Ich würde sagen, er ist gestattet. Es kommt halt immer darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Natürlich kann man jetzt sozusagen die Götter nicht kritisieren. Das sollte man sozusagen nicht tun. Aber es gab auch und gibt auch immer wieder in Indien selbst Philosophen und Denker, die das tun und die auch versuchen, die mythologischen Geschichten sozusagen mit heutigen modernen Augen zu sehen und dann auch sozusagen ins Tiefenpsychologische zu interpretieren. Aber grundsätzlich sind die Gläubigen eher aufgefordert, über die Schwächen und Fehler ihrer Gottheiten hinwegzublicken. Im Durchschnitt ja, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, da geht es auch so wie bei allen Religionen, die mehr oder weniger institutionalisiert sind und wo es eine herrschende Schichte gibt, wo es die Priester gibt oder die Vertreter der Religion, die wollen halt nicht kritisiert werden. Nur in Indien gibt es in dem Sinn nicht eine einzig institutionalisierte Religion, sondern es gibt so viele verschiedene Formen und dadurch ist es schon schwierig. Also was für die einen gut ist, ist für die anderen schlecht und umgekehrt. Es ist sehr, sehr schwierig. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass es da einen roten Faden gibt. Von einer indischen Religion kann man sicher nicht sprechen, dafür gibt es zu viele. Aber kann man von einer indischen Philosophie sprechen? Ich würde sagen, hier gibt es auch zu viele, weil die Philosophie ist in Indien mit der Religion und mit dem Glaube an Gott meistens sehr stark gekoppelt, es sei denn, man spricht von den Materialisten, die es in Indien natürlich auch gibt. Es gibt immer mehrere Denkansätze. Es gibt das dualistische Denken in Indien genauso wie den Nicht-Dualismus. Und insofern würde ich sagen, es gibt verschiedene philosophische Systeme in Indien. Die Logik, den Dualismus, den Monismus, Yoga. Yoga gehört auch zu den philosophischen Systemen in Indien. Also es gibt in Indien 6 klassische philosophische Systeme. Ja? Die haben alle ihre eigenen Schulen. Und innerhalb von diesen Schulen gibt es mehrere bedeutende Denker. Diese Schulen haben sich im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder Diskussionsduelle gegeben. Also insofern ist das philosophische Denken sehr, sehr hoch entwickelt und sehr stark ausgeprägt. Und zusammen mit diesen 6 philosophischen Systemen in Indien, da läuft natürlich auch immer wieder parallel die Mythologie und die Religion, also sagen wir eben mit heutigen Worten der Hinduismus. Aber es gibt natürlich auch die buddhistischen philosophischen Systeme in Indien. Und das ist auch eine sehr große Schule, aus der sich vor allem auch die Logik entwickelt hat. Lassen sich grundsätzliche Unterschiede zwischen europäischem und indischem Denken benennen? Das ist eine so schwierige Frage. Weil was ist das Denken? Also sagen wir jetzt mal statt Denken Kultur. Ich würde sagen, vielleicht das Denken in der Kultur unterscheidet sich insofern, als dass man im europäischen Denken eher ein zeitliches, lineares Denken hat. Und in Indien denkt man sich immer in einen Lebenskreislauf, also es wiederholt sich alles. Und das hängt natürlich auch mit der Idee und der Vorstellung der Yugas, der Zeitalter, zusammen. Es gibt Zeitalter und die wiederholen sich immer wieder. Und das, was wir jetzt machen, das ist schon passiert und das wird auch in Zukunft wieder passieren. Also das Denken in einem Kreislauf. Ich glaube, dass das der wesentliche Unterschied ist. Also in den indischen Kulturen ist an dieselbe Stelle zurückzukehren keine Niederlage im Gegensatz zu den europäisch-westlichen. Das ist eine Spekulation, wir wissen das ja nicht. Wir leben jetzt im Kali-Yuga. Also es gibt diese Vorstellung von den vier Zeitaltern, das Zeitalter, wo sozusagen das Dharma im Gleichgewicht ist, wo es sozusagen kein Negatives gibt, wo sozusagen alles erfüllt ist, wo alles perfekt ist. Und dann geht ein Viertel von diesem Perfektionismus geht verloren und man fällt in das nächste Zeitalter und dann geht die Hälfte verloren und dann gehen drei Viertel verloren. Und das zeichnet sich eben dadurch aus, dass es mehr Kriege gibt, dass es mehr Elend gibt auf der Welt. Das ist die Idee. Und dass es dann irgendwann einmal zu einer Vernichtung der Welt kommt, damit diese Welt dann wieder neu erschaffen wird. Und dieses Kommen und das Vergehen und Wiederkommen und die Zeit dazwischen, das ist in einem Kreislauf gedacht und das wird immer wieder passieren. Also es gibt sozusagen nicht einen Punkt Null und dann geht man in eine Richtung und dann ist man dort und dann ist es aus. Das wäre sozusagen von der Kreislinie nur ein Stückchen. Und im indischen Denken geht es weiter. Da geht man weiter, weiter, weiter und wieder, eben wie bei einem Kreislauf. Ist halt schwierig, das zu sagen, weil niemand kann sich daran erinnern und das sind halt alles Spekulationen. Aber so ist eben die Vorstellung. Sind diese Zyklen in Zeiträumen, in Jahren zu bemessen? Ja, in zig Milliarden Jahren. Und man nennt das dann oft ein Tag von Brahma oder ein Jahr von Brahma. Also das entzieht sich natürlich unserer Vorstellungskraft. Also etwas unvorstellbar Großes. Jedenfalls. Unvorstellbar Großes, ja. Der Hinduismus kennt eine sehr streng hierarchische Struktur durch das Kastenwesen. Ist das in den Göttern, in der Götterwelt auch so dargestellt? Um das kurz zu sagen, es gibt sozusagen Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma, der Schöpfergott, Vishnu, der Erhalter und Shiva, der Zerstörer. Jedem kommt eine Rolle zu. Der eine schöpft, der eine erhält, der andere zerstört. Alle diese Götter haben eine Energie und diese Energie ist ihre Shakti. Die Shakti wird personifiziert als ihre Frau. Brahmas Shakti ist Saraswati, Vishnus Shakti ist Lakshmi und Shivas Shakti ist Parvati. Also wir haben es hier mit Götterpaaren zu tun. Das ist natürlich wieder Mythologie. Brahma als Schöpfergott spielt eigentlich überhaupt keine Rolle im Moment im Hinduismus. Es gibt für ihn nur einen einzigen Tempel in Indien. Wichtig sind Vishnu und Shiva. Und parallel zu Vishnu und Shiva haben sich die vishnuitischen und die shivaitischen Philosophiemodelle und Schulen gebildet. Also es gibt Schulen, die begleiten den Vishnuismus und die erkennen Vishnu als den höchsten Gott an. Und die anderen Schulen erkennen Shiva als den höchsten Gott an. Und diese Schulen untereinander können sich, also die wetteifern miteinander, wettstreiten. Das ist aber dann sozusagen auf einer höheren Ebene im philosophischen Diskurs. Was im normalen Leben passiert, gibt es sozusagen die Shiva-Anhänger, die Vishnu-Anhänger oder auch die Tantriker, die Anhänger der Devi, die nur die Shakti verehren, die weibliche Energie. Das sind sozusagen die Hauptschulen oder auch die Hauptformen. Zum Beispiel, das äußert sich dann auch in den verschiedenen Tempeln. In Bengalen zum Beispiel wird die Kali, also die Shakti, sehr verehrt. Dort gibt es berühmte Kali-Tempel. Dann in Südindien berühmte Shiva-Tempel oder auch Vishnu-Tempel. Und was aber jetzt sozusagen in einem indischen Haushalt passiert, muss jetzt nicht so sein, dass man jetzt nur Vishnu verehrt oder nur Shiva, sondern im täglichen Leben spielen alle Götter eine Rolle. Plus auch noch die verschiedenen Inkarnationen von Vishnu, der 10 Inkarnationen hat, wobei die bekannteste Krishna ist. Krishna und Rama. Und jetzt ist es natürlich so, wenn sozusagen von der Familie her sind sie Shiva-Anhänger, heißt das aber nicht, dass sie jetzt nicht in einen Vishnu-Tempel gehen würden. Ja, also es ist sozusagen jedem Hindu bewusst, dass alle Götter da sind. Und dann gibt es aber von der Familientradition her, dass man entweder Shivait ist oder Vishnuit oder Shakti-Anhänger. Spielt diese Mythologie, diese Religion im Alltagsleben eine große Rolle? Ja, also in traditionellen Familien auf jeden Fall. Natürlich im modernen Geschäftsleben verschwindet das natürlich immer mehr. Aber es ist trotzdem auch noch sehr oft so, dass wenn zum Beispiel eine Firma neu gegründet wird, dass dann ein Ganesha Puja gemacht wird, eine Verehrung. Also man findet das schon. Also ich würde sagen, auf jeden Fall mehr als im Westen spielt die Religion mehr Rolle. Und es gibt wahrscheinlich auch ein Gefälle zwischen Land und Stadt. Ja, am Land spielt es natürlich eine sehr große Rolle. Und am Land kommen natürlich dann auch noch die Kulte oder die Religionen, die dort sind. Also die sind dann nicht reiner Vishnuismus oder Shivaismus, sondern da gibt es dann noch viel, viel mehr Götterverehrungen von den lokalen Gottheiten. Also im Hinduismus ist jeder und jede in der Lage, sich auch einen Lieblingsgott auszusuchen? Ja. Das berühmteste Beispiel in der Geschichte ist die Prinzessin Mirabai, die eine Krishna-Verehrerin war und ihr Leben im Palast verlassen hat und auf die Straße gegangen ist, gepilgert hat und gesungen hat und nur sich Krishna hingegeben hat in Liedern und im Beten und so durch ganz Indien gewandert ist. Was würdest du als deine Lieblingsgottheit sehen? Ich habe sie alle gern. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Gerald Krieghofer und Radha Anjali. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 28. Juni 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.